Also ich begrüße auch alle zum hilflosen Versuch, einen ganz kurzen Überblick über das Drogenthema zu schaffen. Und zwar, wir haben es so genannt, Drogenkultur, Kulturdrogen, ganzheitliche Sicht. Also ein Versuch, ja, wegzukommen von dem Alltäglichen, was man alles kennt. Drogen sind böse, Drogen sind schlecht, Drogen sind gefährlich, Drogen verursachen riesige Schäden, hin zu einem vielleicht halbwegigen Blick, der das Ganze irgendwie normal betrachten kann. Das ist so das Ziel. Und das, naja, und ich muss auch sagen, wenn ich in die Runde gucke, freue ich mich total, dass viele Leute da sind, muss aber dazu sagen, ich hoffe, dass ich überhaupt was Neues erzähle. Weil ich finde mich oft in dem Zwiespalt, dass ich sage, eigentlich müssten solche Vorträge gehalten werden in Regierungspräsidien, in, was weiß ich, Kreistagen, also genau bei den Leuten, die das nicht hören. Und ich freue mich, dass alle da sind, aber ich denke mir immer, wo sind eigentlich die, mit denen man dann richtig kontrovers diskutieren könnte? Die entziehen sich nämlich oft dieser Thematik und Problematik. Also wie gesagt, ich kann heute nur ein paar Schlaglichter werfen auf ein paar Punkte, die uns auch bewegt haben, oder damals die Leute, die die Ausstellung fabriziert haben, sagen, wir nennen das Ding Drogenkultur, Kulturdrogen, weil da einfach mehr dazu gehört. Bei mir ist es so, ich bin seit 15 Jahren mit der Thematik in irgendeiner Form befasst, habe mich dann mal stärker damit beschäftigt, was heißt überhaupt Kultur und Drogen, was gibt es da für Wechselwirkungen zwischen den beiden, wer darauf auch mal ein bisschen, ja, drauf gucken. Habe allerdings auch in der Jugendarbeit seit 8 Jahren die Möglichkeit gehabt, dass wir unter Bedingungen der Prohibition diese neuen Ansätze versucht haben, irgendwie mit Jugendlichen, soweit es die Gesetze zulassen, zu bearbeiten. Und da sage ich, das war total spannend und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Okay, das reicht, denke ich mal. Mehr will ich auch nicht sagen. Und ich wollte beginnen mit einem Text von Michael Kleim aus Gera. Das ist einer der Mitautoren der Ausstellung, die damals 1995 entstanden ist, als im Übrigen auch die Kirche, die Evangelische Kirche Thüringen, sich zur Legalisierung bekannt hat. Ja, lese ich einfach mal vor. Wahrscheinlich ist der Text bekannt. Es ist eine Adaption aus der Bibel, weil da gibt es die Geschichte mit Jesus und der Ehebrecherin, nur hier heißt sie Jesus und der Junkie. Johannes 8, 7b steht hier. Man brachte einen Junkie zu Jesus und forderte ihn auf, das Urteil zu sprechen. Nach unseren Gesetzen ist er schuldig, riefen sie alle. Er muss bestraft werden, sonst macht sein Beispiel Schule. Los, fälle den Urteilsspruch. Doch Jesus stand nur ruhig und nachdenklich da, bis er zur Menge sagte: Wer von euch ohne eine Suchtgefährdung lebt, der werfe den ersten Stein. Der Bibeltext bricht hier ab, aber hier geht's weiter. Nun wurden die anderen ebenfalls ruhiger. Als erstes ließ der Kettenraucher seinen Stein fallen und schlich leise davon. Der Autofetischist folgte ihm kurz darauf. Auch der besessene Computerfreak nickte schließlich und verschwand. Der Biertrinker brauchte etwas länger und der Karrieresüchtige sah es dann auch ein, dass er nicht derjenige sein kann, der werfen könne. Zuletzt blieben nur noch 2 stehen. Der Machtbesessene und der Profitgierige. Ich fürchte, sie halten die Steine noch immer in der Hand, sonst würde es den meisten Junkies besser gehen. Also das vielleicht mal als Einstieg, ich wollte damit im Kern aufzeigen, dass das Drogenthema eben mehr ist als Achtung, Hilfe, schlecht und dass die Interessen offensichtlich, die an diesem Thema liegen, auch nicht immer die sind, die wir auf den ersten Blick erkennen, sondern hier wird schon deutlich, dass offensichtlich Geld eine Rolle spielt, Macht, Angst und letzten Endes, jetzt komme ich zu meinen Ausführungen, eben auch Kultur. Und das ist so ein spannendes Ding, wo ich mal die Möglichkeit hatte, das zu untersuchen. Also es reicht nicht, immer nur Krankheit zu sehen, Sucht, Tod. Mir geht es dann immer so, ich habe jetzt einen neuen Job gekriegt und habe vom Jugendamt eine DVD bekommen von der Thüringer Koordinationsstelle Suchtprävention für Jugendliche zur Aufklärung. Da steht ganz groß drauf, ich sage Nein zu Drogen und drunter Drogen sind verbunden mit Gefahr, Sucht und sage lieber Nein. Also ich habe dann zum Jugendamt gesagt, danke, dass Sie mir die CD-ROM geben. Ich nehme sie in meine Sammlung als warnendes Beispiel mit ein. Also was ich versuche, ist hier einen anderen Blick drauf zu kriegen. Und wir haben lustigerweise im Praktischen die Erfahrung gemacht, dass sobald ich anfange zuzugeben, dass Drogen auch etwas zu tun haben mit Lust, mit Ekstase, mit Weiterentwicklung und dabei die Risiken nicht leugne, dass mir das die Leute eher glauben, als wenn ich immer sage, hallo, schlecht, schräg. Und was hier in dem Text für mich noch zum Tragen kommt, und das bitte ich, wenn ich es nachher nicht direkt immer anspreche, mal im Hinterkopf zu halten, es geht bei dem ganzen Thema immer wieder auch um Politik und vor allen Dingen auch um Menschenrechte. Also Michael Klein, der hoffentlich noch vielleicht die nächsten zwei Wochen kommt zu einem Vortrag, ist zur Drogenthematik gekommen, nicht über Beschäftigung mit pädagogischen Geschichten und mit gesundheitlichen Sachen, sondern es ist ein alter DDR-Kämpfer, der sich jetzt gesagt hat, na hier passiert irgendwas, dass praktisch die Repression, die wir kennen aus DDR-Zeit, jetzt weitergeführt werden auf anderem Gebiet. Und das bitte ich einfach wirklich immer wieder, sich zurückzuführen. Es geht um Menschenrechte. Wir hatten gerade das Thema Gesundheit, ne? Einsatz in der Medizin. Ja. Und am Anfang habe ich mal natürlich das Objekt der Begierde oder das eigentliche Thema mal gestellt, die Droge an sich, weil oft wird es in den Mund genommen und nie wird es richtig definiert. Und ich finde, zu so einem Projekt wäre es wichtig, mal zu sagen, was ist denn nun eigentlich die Droge? Und da fängt schon die Verwirrung an, denn das Wort Droge fasst das, worüber wir sprechen wollen, nämlich gar nicht. Also Droge heißt ursprünglich getrocknete Pflanzenteile. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Begriff Drogen agieren, müssen wir uns immer bewusst machen, halt, das ist ein völlig falsches Wort. Wir haben uns dann mal darauf geeinigt, wir nennen das psychoaktive Substanzen. Das trifft es so ziemlich und darüber will ich heute auch reden, nicht über andere Süchte oder abhängigkeitsmachende Sachen. Aber man muss einfach wissen, auch das Wort Droge alleine ist schon eine Verwirrung an sich. Wenn man sich das klar macht, geht's. Aber es gibt ja auch andere Begriffe, die damit irgendwie in Verbindung stehen. Und ich bin so ein Begriffs-Fuzzi, der dann manchmal echt da übelst drauf rumreitet. Und es gibt ja übelste Begriffe wie Rauschmittel zum Beispiel. Und an solchen Begriffen wird auch deutlich, wie eingeengt einseitig oft die Sichtweise ist. Denn Rauschmittel trifft das Thema auch nicht. Denn es gibt sehr viele Drogen, psychoaktive Substanzen, die überhaupt nicht berauschen, sondern die wach machen. Also scheidet dieser Begriff aus. Dann wird oft, vor allen Dingen von Regierungsseite, gerne das Wort Suchtmittel verwendet. Ähnlich aus meiner Sicht krank, denn es gibt viele Drogen, die machen nicht süchtig und das Wort Mittel hintendran vermittelt, dass jemand ja dieses Mittel benutzt, um süchtig zu werden. Also ein Mittel benutze ich immer gezielt und es gibt niemanden, der bewusste Substanz benutzt, um süchtig zu werden. Scheidet auch aus. Oder dann das beste Wort ist immer Rauschgift. Ganz doll spannend. Also wie gesagt, es gibt viele psychoaktive Substanzen, die eher nicht berauschen. Und es gibt sehr viele psychoaktive Substanzen, die, wie zum Beispiel LSD, an sich auch erstmal nicht giftig sind. Die Gefahren liegen sicherlich woanders, aber alle diese Begriffe scheiden aus und ich bleibe dann dabei, sage, psychoaktive Substanzen sind es. Und habe mir dann mal den Spaß gemacht zu gucken, wie kann man das denn nun definieren. Gibt es auch x verschiedene Deutungen, die WHO hat es definiert, viele Wissenschaftler definieren es. Wir haben uns dann in Rudolstadt, wo ich eigentlich herstamme und diese Arbeit angefangen habe, auf was ganz Einfaches geeinigt. Und zwar, psychoaktive Substanzen sind Substanzen, die etwas im Körper und Geist verändern und die ein Risikopotenzial haben. Punkt aus. Und das hat uns total gefreut, weil wir uns gesagt haben, juhu, wir haben endlich eine Definition, die kann sich jeder merken, die kann ich einfach mitnehmen und muss nicht sagen, oh, das ist riesig groß und das und das. Und das ist das Spannende an diesen Substanzen, also sie verändern irgendwas im Menschen und dann haben wir uns überlegt, naja, jetzt stelle ich mir mal das Wesen Mensch vor als vernunftbegabtes Wesen und das kriegt praktisch Substanzen in die Hand, mit dem es sich manipulieren kann, mit dem wir uns verändern können. Und da ist ja erstmal logisch, das werden wir Menschen natürlich auch machen. Das ist schon ein Aspekt, wo man sagen kann, das ist was sehr Besonderes an Drogen und das ist auch ein Grund dafür, warum die überhaupt nicht wegzukriegen sind und warum wir sie vielleicht auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch brauchen. Sie, mit ihnen können wir uns verändern und das vernunftbegabte Wesen, Mensch, wird wahrscheinlich jede Möglichkeit nutzen, das zu tun. Und damit hängt was Zweites zusammen. Das heißt natürlich auch, dass Drogen eine sehr machtvolle Geschichte sind. Und es heißt auch, dass die Idee einer drogenfreien Gesellschaft völlig utopisch ist. Das kann jeder für sich bewerten, ob er auch sagt, es wäre, also ich für mich sage auch, es wäre eine große Armut in der Welt, wenn es diese Sachen nicht gäbe. Aus geschichtlichen Gründen sage ich das, aber auch aus ganz aktuellen und aus ganz persönlichen. Also ich muss mich hier gerade nicht zurückhalten. Und wenn man das erstmal reinkriegt, wären viele Forderungen, die in Politik gestellt werden, natürlich sehr anachronistisch. Also das Ziel, bestimmte Substanzen zu unterdrücken, verschwinden zu lassen, ist schon allein vor dieser Sichtweise sehr lächerlich. Der andere Punkt daran ist, dass wenn man in der Geschichte nachguckt, man auch merkt, Drogen beeinflussen oft menschliches Leben und Kultur, und zwar nicht nur in der Form, dass es Schäden gibt, sondern in der Form, dass neue Ideen freigesetzt werden, dass neue Handlungsformen definiert werden, dass sich die komplette Alltagskultur und so weiter wandeln kann. Und ich muss jetzt meinen Vortrag umstellen, weil ich denke, es wird viel interessanter, mal was anzugucken. Wir reden ja heutzutage immer nur über die aktuellen Drogen. Ich habe das damals mal gemacht zum Thema Kaffee und vielleicht wird da einiges deutlich, was so zwischen Drogen und menschlicher Kultur es für Wechselwirkungen gab. Und zwar ist es sehr spannend, dass, also oder anders, die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist die, das ist ja komisch, dass es Zeiten gab, in denen Kaffee und Tabak verboten waren. Tabak bis zur Todesstrafe, Kaffee, ich sag mal, Besitz in geringen Mengen um 1750, 14 Tage Zuchthaus, bei größeren Mengen natürlich mehr, während Substanzen wie Opium, Cannabis oder Hanf, da hat man überhaupt nicht gesprochen drüber. Und das war so ein Beweggrund, dass ich mir sagte, das ist ja spannend, da muss man mal drauf gucken. Vielleicht gibt es da auch einen Rückschluss auf die heutige Zeit. Und vieles, was ich jetzt da zeige, ist vielleicht, kann man ganz, ganz aktuelle Bezüge zuziehen. Was mir noch klar geworden ist, in dieser Betrachtung, jede Zeit hat ihre Drogen, die ganz besonders im Fokus stehen. Denn Kaffee kam in die Welt als genau die, sag mal, Wirkungen dieser Droge auch gefragt waren, also als es ein Thema war, nämlich in der Zeit des Frühkapitalismus, Leistungsdenken kam in die Welt und da kommt eine Droge dazu, die wach macht, die leistungsfähig macht und kein Wunder, dass sie sich rasend über die Welt verbreitet hat. Und die hat sich ausgewirkt in menschlicher Kultur in verschiedensten Hinsichten. Man kann das dann x-mal unterteilen. Ich habe es mal so unterteilt, zum Beispiel in der Form der Alltagskultur, also dessen, was im täglichen Leben kam. Und der erste Schritt war das, ich muss mal überlegen, vielleicht gibt es hier auch Ideen, wo das heute gibt, dass man natürlich den Menschen erstmal erzählen musste, wie man diese Droge zu gebrauchen hat und wozu sie gut ist. Beim Kaffee war das dann im 17. Jahrhundert in Form von Flugblättern, dass man also rangegangen ist und gesagt hat, ich erkläre den Leuten hier, wozu ist Kaffee gut und ihr könnt den Kaffee zu der und der Zeit an den und den Orten konsumieren. Das ist mal so ein Beispiel. Als nächstes sehr wertvolles, was der Kaffee gebracht hat und wie gesagt, man kann das durch den Filter ziehen, was haben die anderen Drogen gebracht. Es gab neue Formen, sich zu treffen. Denn vorher gab es keine Cafés, gab es keine Kaffeehäuser, gab es außer den Kneipen keine Orte für Geselligkeit und mit dem Kaffeehaus kam urplötzlich ein völlig neuer Ort. Dort wurde auch nicht Alkohol getrunken, wurde sich nicht berauscht, sondern man war einfach unter sich, spielte, trank, sang. Wir wissen heute, dass auch die Sittenzucht dort nicht gerade niedrig war, sondern dass es also auch oft sich beschwert wurde, es waren Höllen der Unzucht und. Alles das kam mit durch den Kaffee. Dazu kam, und wenn ich vorhin Drogen definiert habe, ist es halt eine Sache, die sagt, Drogen verändern Körper und Seele und haben Risikopotenzial. Dann haben Drogen noch weitere Eigenschaften. Zum Beispiel, dass Drogen man heutzutage auch beschreiben kann als kulturelle Katalysatoren. Also Drogen bringen Bewegung in Gesellschaft, wie ich vorhin sagte, neue Denkmuster. Und dem Kaffee haben wir es zu verdanken, dass es Vereine gibt. Denn die ersten Vereine haben sich in Kaffeehäusern gegründet. Und Kaffee und Lesen und geistige Tätigkeit stand immer im Zusammenhang. Das ist hier mal ein Lesecafé aus dem 19. Jahrhundert, aus Berlin. Und dann haben wir dem Kaffee ganz alltägliche Geschichten zu verdanken, wie das Nachmittagskaffee trinken. Das, damals hieß es Kaffeekränzlen im 18. Jahrhundert. Das war also für die Bürger plötzlich eine unglaublich neue Erfahrung. Wir können uns treffen, kommunizieren, neue Ideen spinnen, in einem völlig freien Rahmen. Das ist mal so ein Beispiel Kaffeekränzeln des 18. Jahrhunderts. Und dann habe ich mal hier sowas mitgebracht. Ja, der Morgenkaffee heißt dieser Stich aus dem 19. Jahrhundert. Auch das kam natürlich zwangsläufig mit dem Kaffee zu uns. Sich morgens also einen ordentlichen Kaffee zu gönnen. Alltagskultur ist das eine. Das andere ist die Frage, wie werden Drogen in Gesellschaften gedeutet, aufgenommen? Was passiert an Auseinandersetzungen, an Konflikten? Und es ist immer so, dass immer wenn Drogen in Gesellschaften kommen, zunächst die fortschrittlichsten Kreise der Gesellschaft die konsumieren. Meistens Künstler, Händler waren es oft. War auch im vergangenen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert oft so. Und dass es dann erstmal eine riesige Auseinandersetzungswelle gibt. Beim Kaffee war es so, dass man sich insgesamt ungefähr 150 Jahre zu diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, bis der Kaffee für jeden frei zugänglich war. Man kann das jetzt mal durch seinen Filter ziehen, wie ist das mit den jetzigen Drogen, wie lange werden wir uns noch darum auseinandersetzen, bis es eine normale Basis gibt, damit umzugehen. Ein paar Beispiele. Das ist eins zum Ende der Kaffee-Auseinandersetzung und man kann jetzt mal gucken, wie wahr ist das, was dort auch beschrieben wird. Also Kaffee ist wirklich Gift, keine Ironie, leider nur zu sehr ernst, denn man hat damals gesagt, der Kaffee zerstört die Volksgesundheit, ein Argument, was unsere Regierung heute im Übrigen genauso benutzt bei der Begründung von Verboten und führt also letzten Endes dazu, dass die Gesellschaft komplett degeneriert. Es gab dann so Selbstberichte, also die Frauen würden hysterisch, könnten nicht mehr ihren Pflichten nachkommen. Und man hat dazu Drogen benutzt, um Menschen auszugrenzen. Das ist der Stich, es heißt Kaffeeliesel. Also man hat dann praktisch so exemplarisch als Karikatur Kaffeetrinker als ja, der Völlerei bezichtigt, als dumm dargestellt und ich denke, das Bild spricht dann Bände. Man kann das gut mit heute vergleichen, finde ich, ähnlich wie das. Saufen wir uns gleich zu Tode, so geschieht es doch nach der Mode. Es hat den Leuten vorgeworfen, ihr trinkt nur Kaffee aus irgendwelchen sinnlosen Modegründen. Und ganz spannend war, dass die Argumente, die benutzt waren, ähnlich wie heute von himmelhoch jauchzend bis absoluter Verdammnis reichen. Ich habe hier mal so einen, den finde ich total lustig, einen zum Kaffee mitgebracht, das ist Cornelius Bontekoe, war einer der berühmtesten Ärzte Anfang des 18. Jahrhunderts und hat also den Kaffee als Medizin verschrieben und zwar mitunter Patienten auch mal 50 Tassen am Tag. Also das war so da die... Während andere, muss man immer dazu sagen, das wissen wir nicht. Also ich nehme an, es waren auch so kleine Tassen. Aber ich fand es trotzdem erstmal lustig. Also wirklich, er hat also geschrieben, trinket nur ein Köpfchen Kaffee, denn so seid ihr außer Furcht, eine Krankheit in euch einzuführen, denn er reinigt euch und befördert das Leben aufs Wohlfeilste. Während andere Leute natürlich gesagt haben, der Kaffee degeneriert die gesamte Persönlichkeit. Und was ich daran spannend fand, ist, Drogen befördern auch eine gesellschaftliche Kommunikation. Damals war das sehr stark, heute vermisse ich das. Deswegen sage ich halt, also im Kern habe ich es immer lieber, wenn irgendwie verschiedenste Leute drin sitzen, die vielleicht auch von Polizei kommen, von Regierung. Zurzeit ist die Erfahrung, dass sie sich eher aus Diskussionen raushalten. Oder wenn man so einen Vortrag vor, ich sag mal, Landräten hält, dass alle da sitzen und sagen, interessant, okay, dankeschön. Also man keinen Widerspruch erhält. Das finde ich an der Zeit, für, so wäre ein Vorbild zu nehmen, die haben sich wirklich auseinandergesetzt. Ein ganz lustiges Ding und für mich gehört zu Drogenthema immer auch, es ist lustvoll, spaßig. Das ist The Woman's Petition Against Coffee, in der sich die Londoner Frauen über den Kaffee beschweren. Und zwar war der Grund, dass ihre Männer nur noch in Kaffeehäusern rumsaßen, das gesamte Familienleben brach lag und die Männer keine sexuellen Kräfte mehr hatten. Und noch im selben Jahr erschien dann The Man's Answer to the Woman's Petition Against Coffee, in der die Männer natürlich klar sagten, es ist völlig klar, der Kaffee stärkt umso mehr die Manneskraft und würde sie umso fideler machen und umso einfallsreicher. Und es gab letzten Endes keine Entscheidung. Man muss dazu sagen, in England gab es um die Zeit 1674 allein in London 3000 Kaffeehäuser. Also es war ein unglaublicher Boom dieser Droge. Das beobachten wir heute auch in manchen Phasen. In der Schweiz war es so, dass kurz bevor die Überlegung war, Cannabis zu legalisieren, also dort es allein in Basel an die 300 Coffeeshops gab. Was natürlich zeigt, wie stark die Nachfrage war. Was dort aber dazu geführt hat, dass dort die Entscheidung wieder zurückgefahren worden. Ja, ganz besonders spannend ist dann immer das Thema Rechtskultur. Denn das ist ja auch heutzutage die größte Frage. Und beim Kaffee hat es mich sehr gewundert, dass vieles so aktuell klingt, wie als wäre es heute. Denn die Obrigkeit hat den Kaffee sehr schnell ins Visier genommen. Allerdings nicht aufgrund von Untersuchungen, die belegt hätten, dass der Kaffee tatsächlich so gefährlich ist. Und ich weiß nicht, bis heute trinken ja alle ganz schön viel Kaffee. Sondern weil man Angst hatte. Weil man einfach Angst hatte, dass in diesen Kaffeehäusern neue Ideen gesponnen werden. In den Kaffeehäusern hat sich die geistige Elite getroffen und es wurde einfach so, dass man sagte, okay, wir müssen das irgendwie reglementieren. Der erste Schritt waren Ordnungen für Kaffeehäuser. Das ist so mal ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert, wo also erlassen wurde, in Kaffeehäusern hat so und so und so das vor sich zu gehen. Es gibt praktisch Erlaubnisscheine und. Das ist dann der nächste Schritt, also ein Erlaubnisschein aus dem 18. Jahrhundert, ein Kaffeehaus zu betreiben. Und das Ganze gipfelte dann in etwas, was, wie ich finde, sehr hochaktuell ist, nämlich in Kaffeeverboten und in einer eigenen Polizei, die in Preußen das Kaffeeverbot durchgesetzt hat. Das war so um 1750 bis 1780. Und zwar war es in Preußen so, dass es die sogenannten Kaffeeschnüffler, Kaffeeriecher gab, denn damals musste jeder seinen Kaffee auch selber rösten, das hat natürlich dementsprechend gerochen. Und die brauchten also nur ins Haus zu gehen und zu wissen, okay, hier ist Kaffee. Und im Originalton heißt es dann in den Polizeiverordnungen, wenn vermutet wird, dass Kaffee im Hause ist, hat die Polizei sofort zu durchsuchen. Die Strafen sind mit unverminderter Härte anzuwenden. Also irgendwie kam mir das dann immer bekannt vor, wie es so heute ist. Und es war wirklich tatsächlich eine Drogensonderpolizei, die nicht einmal Gerichtsurteile abwarten musste, sondern die sofort Urteile verstreckt hat. Ich persönlich habe dann immer so den Vergleich zur CIA, zu bestimmten Eingriffen in Südamerika, der USA, wo es auch Drogensonderpolizeien gibt, die praktisch sofort zuschlagen und sofort auch vollstrecken. Und da steht wieder auch die Frage Menschenrecht im aktuellen Bereich. So, um den Kaffee zu Ende zu bringen. In der Kunst bringen Drogen ganz viel. Beim Kaffee war es so, dass es also eine riesige Flut gibt an künstlerischen Darstellungen zum Kaffee. Das ist so mal so eine kaffeetrinkende Dame. Man könnte das erweitern auf alle Gegenstände, die irgendwie immer mit dem Drogenkonsum in Verbindung stehen. Kaffeegeschirre und. kann ich gar nicht alles ausweiten, denn wir wollen ja hoffentlich noch ein bisschen lieber diskutieren zur heutigen Zeit. Aber einen Kerl muss ich noch zeigen, nämlich den guten Herrn Bach, der nämlich zu Ehren des Cafés eine eigene Kantate geschrieben hat. Und was viele Leute weniger wissen ist, der Ursprungstext war eigentlich eine Propagandaschrift gegen den Kaffee. Und Bach hat eigenständig den Text umgewandelt, dass es eine Pro-Kaffee-Kantate wird. Also auch er hat sich da künstlerisch beteiligt. Im Übrigen hat auch Bach ein Tabaklied geschrieben. So, dann habe ich noch was, weil ich soll ja auch unterhaltsam sein heute. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass der Kaffee in früherer Zeit denselben Status hatte wie Aphrodisiaka heute. Nämlich wenn ein Mann eine Frau auf einen Kaffee eingeladen hat, dann wurde es ernst. Also dann war ziemlich klar, was er von ihr wollte. Dieser Stich so aus dem Ende des 18. Jahrhunderts heißt auch nach großen Dingen nachts. Also man hat damals in diesem kulturellen Geflecht Kaffee immer in Verbindung gebracht mit Sexualität, mit Liebe. Am besten umschreibt das dann das Bild. So. Eine Kaffeebohne auf dem Bett. Jetzt muss ich irgendwie wieder den Dreh kriegen zur heutigen Zeit. Ich will es auch nicht zu lange machen, weil mir wäre es viel wichtiger, nachher irgendwie im Gespräch Sachen zu erörtern. Was vielleicht der Kaffee ein bisschen klar gemacht hat, ist, dass es unglaubliche Verquickungen, Interessenslagen gibt bei Drogen, die man mitunter kaum auseinanderhalten kann und wo, ja, ich sag mal, menschliche Kultur unglaublichen Einfluss hat. Zum Beispiel wäre eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ist, dass Drogen Rollen bekommen in menschlicher Kultur. Also Rolle ist ein Begriff aus der Psychologie, der heißt, Rolle ist eine Zuschreibung an ein Individuum und das muss mit den tatsächlichen Eigenschaften und charakterlichen Zügen gar nichts zu tun haben. Sowas passiert interessanterweise immer auch in der Geschichte und in der Heuzeit mit Drogen. Also Drogen werden praktisch wie, ich sag mal, Personen behandelt plötzlich. Also es gibt dann die eine Seite, die sagt, Drogen sind böse. Beim Kaffee hat man zum Beispiel gesagt, der Kaffee ist ein Getränk des Teufels. Drogen hängen zusammen mit Gewalt. Was ich so als ist ein Ding total spannend, es gab mal ein Buch, das hieß Drogen rauben unsere Kinder. Und ich habe mir dann vorgestellt, mag ja sein, dass das im übertragenen Sinne manche Leute denken, aber ich habe noch nie eine Droge gesehen, die ein Kind auf dem Rücken hat und wegträgt. Also ich will damit nur sagen, es sind unglaubliche, krasse Bilder in der Gesellschaft, die es für mich gilt, irgendwie aufzubrechen. Das Gegenteil gibt es auch. Also Drogen werden dargestellt als himmlisch, gut. Es wird das Bild vermittelt, wenn wir alles legalisieren würden, wären alle Probleme beseitigt. Das ist auch ein Problem der heutigen politischen Diskussion, dass also oft die Gefahr ist, dass es sehr überaus positiv gezeigt wird. Auch das, finde ich, muss man real sehen. Und dann kommt dazu, dass Drogen noch eine Eigenschaft haben, sie sind nämlich Medien innerhalb unserer gesellschaftlichen Kultur. Medien heißt, Drogen transportieren Bedeutung. Also Drogen sind nicht nur Stoffe, die eine gewisse Wirkung haben, bestimmte Risiken haben, sondern Drogen transportieren irgendwas. Das kann sein, das Alltägliche ist, bei Jugend Drogen transportieren, ich bin cool, ich bin gewagt und. Aber Drogen kann man auch benutzen, um Widerstand zu zeigen, um Protest zu zeigen. Und eine der schwersten medialen Rollen, die Drogen haben, ist, mit Drogen kann ich Gruppen von Menschen ausgrenzen. Und zwar nicht ich, aber Politik oder die Machthaber können damit einfach sagen, die und diese Gruppe, die diese Droge konsumiert, ist schlecht. Ein relativ junges Beispiel dafür ist zum Beispiel die Geschichte des Cannabisverbots. Denn dieses Verbot ist eben nicht zustande gekommen, weil irgendjemand gesagt oder erkannt hat, diese Droge ist wirklich ganz gefährlich, sondern weil damals das Bestreben war, in den USA, und zwar Ende der 40er, Anfang der 50er, die hispanischen Einwanderer und die Schwarzen auszugrenzen. Die haben nämlich vor allen Dingen Cannabis geraucht. Und es war ein wunderbares Mittel, das durchzusetzen. Daneben gab es noch andere Interessen, unter anderem der Pharma- und Chemieindustrie. Aber wir sehen also, diese Frage Rollen von Drogen ist eine ganz immense. Heute ist es ähnlich, das vermittelt wird, also, was weiß ich, Techno-Leute zum Beispiel, die nehmen alle Drogen und sind alle fertig und. In manchen Fällen mag das stimmen, in vielen eben nicht. Ja, wie gesagt, ich kürze das jetzt mal ab und würde lieber dann auf Fragen antworten. Was mir aber noch wichtig war, in dem Zusammenhang war, man kann es eben nur anreißen, wie haben wir das dann ja im Umgang, sage ich mal, mit Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen irgendwie für uns rangenommen, wie kann man das machen, mit Leuten zum Thema Drogen anders zu arbeiten. Und das erste war wieder ein Begriff, eine Begriffsklärung, die wir treffen mussten. Denn in heutiger Zeit ist ja in aller Munde das Wort Drogenprävention. Wir machen Drogenprävention. Und der erste Schritt war, dass wir gesagt haben, dieses Wort lassen wir nicht mehr zu, das benutzen wir nicht mehr, denn auch dieses Wort vermittelt ein falsches Bild. Wenn ich vorhin sagte, es wird nie eine drogenfreie Gesellschaft geben und Drogen sind wichtige Kulturfaktoren, menschliche Faktoren. Es geht im Übrigen so weit, dass manche Wissenschaftler auch sagen, es ist das fünfte Grundbedürfnis des Menschen, sich in andere Bewusstseinszustände zu versetzen, dann können wir nicht Drogenprävention verwenden, weil Drogenprävention heißt, wir wollen Drogen vorbeugen, wir wollen Drogen irgendwann beseitigen. Und da wir das nicht können, ist das Ziel von Drogenprävention an sich anachronistisch. Also haben wir das aus unserem Kopf und Geist rausgeschmissen und haben was Neues gesucht, und sind ziemlich schnell auf das Wort, ist zwar auch sehr lang, aber wir finden es einfach richtig, Drogenkompetenzförderung gestoßen. Also wir haben uns gefragt, was wollen wir als Pädagogen mit Jugendlichen machen? Die Behandlung von Kranken, die ist in den Händen von Fachleuten, die agieren unter bestimmten Bedingungen, die auch nicht gut sind und wo sich vieles verbessern lassen würde. Aber was passiert mit den restlichen 95% der Gesellschaft, die nicht krank werden und die keine Sucht haben? Mit denen müssen wir irgendwas machen, und wir nennen das eben nicht mehr Prävention, sondern Drogenkompetenzförderung. Das heißt, wir wollen Menschen selbstbestimmt mit und über Drogen lernen lassen. Und das ist ja auch so ein Versuch hier des Projektes, wo ich hoffe, dass es auch weitergeführt wird. Und das stellt einen natürlich zunächst mal vor rechtliche Fragen in dieser Gesellschaft. Also kann ich mich überhaupt hinstellen und eine andere Politik fordern, oder kann ich mich hinstellen und sagen, wir müssten eigentlich mit Jugendlichen ja auch bestimmte Drogen einnehmen oder das üben. Ich denke, das geht noch rechtlich, das ist so hart an der Grenze, aber man merkt, dass es oft sehr schwierig wird. Also so, wir haben dann ähnliche Projektwochen gemacht, wie das hier ist, und haben Wert gelegt darauf, dass Kinder und Jugendliche und Erwachsene ihre Themen selber finden und selber bearbeiten. Also wir sind weggegangen von diesem Ding, ich vermittle dir, ich weiß, was gut für dich ist, das und so ist es, sondern wir haben gesagt, wir können euch nur noch Rahmen bieten, setzt euch damit auseinander. Und vor allen Dingen, wir diskutieren Drogen nicht mehr nur im Zusammenhang von Hilfe, das ist gefährlich, das ist schlecht, sondern wir diskutieren Drogen im Zusammenhang, was gibt es für Vorteile? Was gibt es für schöne Seiten daran? Und was gibt es für Schäden? Also Nutzen und Schaden gleichermaßen irgendwie betrachten. Und vor allen Dingen, wir lassen auch zu, dass Politik diskutiert wird. Und das ist ganz spannend mit Jugendlichen, weil die haben manchmal auch viel repressivere Ansichten als wir. Also viele Jugendlichen sagen sogar, dann haben uns gesagt, ja, es müsste eigentlich alles verboten werden. Aber andererseits wird auch vieles klar, denn das Einzige, was wir ihnen wirklich zur Politik gesagt haben, ist, ihr müsst daran denken, dass die Gesetze euch nicht schützen. Also es ist sowas, was ich Jugendlichen wirklich mitgebe. Manchmal sage ich auch, ich will mit über Politik, reden wir woanders hier, gucken wir mal auf eure eigenen Sachen. Aber das Wichtigste, was ihr wissen müsst alle, ist, Gesetze in diesem Land sind nicht dazu da, dass ihr geschützt werdet. Denn es sind Drogen legal, die stehen auf derselben Stufe wie Heroin, und zwar Alkohol in der Gefährdungseinstufung. Während andere Drogen verboten sind, die in der Gefährdungseinstufung viel weiter unten stehen, die sicherlich auch Schäden verursachen und wo es sicher auch einen Prozentsatz gibt von Leuten, die damit wirklich krachen gehen. Aber ihr müsst immer dran denken, Gesetze schützen euch nicht und ihr müsst selber wissen, ihr müsst euch eure Sachen zusammenreimen und gucken. Wir haben dann etwas gemacht, was ihr sicher auch macht. Wir haben dann immer zu jedem Projekt wenigstens einen pieksenden Menschen eingeladen. Ich nenne das mal so. Also einen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht und ganz vehement Sachen fordert und natürlich einen riesen Aufschrei dann in so einem Landkreis wie Saalfeld-Rudolstadt, wenn da also Christian Rätsch kommt oder so jemand, dann gibt es also gleich den Vorwurf, ihr beschönigt Drogen und. Wir haben uns darauf gefreut, weil es einfach immer schön ist, wenn es kontrovers wird, dann passiert was. Und wir haben dann noch einen Schritt weiter gemacht, nachdem wir 2 Jahre uns selber was ausgedacht haben, zu sagen, wir müssen uns völlig davon verabschieden, dass wir es uns einfallen lassen, sondern wir müssen das in die Hände der Jugendlichen legen und haben dann als letzte Stufe mit jungen Menschen zusammen untersucht in einer Zukunftswerkstatt. Stell dir vor, die Menschen sind drogenkompetent, was muss dafür passiert sein? Also was gibt es für neue Ansätze mit das Drogenthema irgendwie zu bearbeiten, weil wir gesagt haben, die Pädagogen, die sagen zwar immer, sie wissen alles, aber wir wissen nichts. Also wir müssen auf die Leute hören und dabei ist ein riesen Paket zusammengekommen, das kann ich euch gerne mal zur Verfügung stellen. Wie würden junge Menschen Drogenthema bearbeiten, bis hin zu Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen müssen einbezogen werden in Gesetzgebung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen selber Drogenprojekte machen. Aber es war auch ganz spannend, dass ein anderer Bereich wichtig wurde, nämlich, und da denke ich, ist das Thema Kunst sehr gefragt, dass wir gesagt haben, wir wollen Themen bearbeiten, die nicht nur mit Drogen zusammenhängen, sondern die drunter liegen in der Psyche. Also zum Beispiel das Thema Sinne oder das Thema Grenzen, weil es dann klar wurde, wenn Menschen mit ihren Sinnen umgehen können, dann können sie auch mit Drogen besser umgehen. Wenn Menschen mit Grenzen umgehen können und wissen, ich muss Grenzen sprengen, um mich zu entwickeln und ich muss Grenzen einhalten, um mich zu schützen, dann können sie besser mit Drogen umgehen. Und das waren so die letzten Schritte, die wir im Praktischen gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon rede. Eine Stunde? Dann wäre es mir jetzt viel lieber. Also es war ein Exkurs in die Geschichte. Mir wäre es viel lieber, wenn wir anhand von Fragen oder Meinungsäußerungen oder Diskussionen, wie wir es hinkriegen, jetzt aus der Geschichte mal reingucken in das, was passiert jetzt. Ich kann dazu nur sagen, ich bin nicht nur ein Geschichtskramer, sondern gucke mir auch immer die aktuellen Entwicklungen an. Zurzeit geht es mir da so, dass ich sagen muss, ich bin sehr, sehr, sehr frustriert. Frustriert, denn nicht nur, dass ich mir andere Sachen wünsche aus inneren Beweggründen und aus dem reinen Menschenverstand, wird es dann schwierig, weil wenn man alle Untersuchungen kennt zum Thema Gefährdung von Drogen, Auswirkungen von Prohibition, es gibt ja auch eine Tafel, ich weiß nicht, wo sie hängt, die Kosten der Prohibition, wenn man das alles kennt, wird es zurzeit richtig frustrierend, weil man sich sagt, wieso werden ganz normale Erkenntnisse nicht akzeptiert und wieso wird so viel Geld ausgegeben, um so wenig zu erreichen, beziehungsweise um die Situation noch zu verschlimmern? Das wäre vielleicht mal jetzt eine Frage und ich würde jetzt wirklich erstmal Schluss machen und hoffe, ich habe ein paar Schlaglichter setzen können, aber wie gesagt, ansonsten könnte man 5 Stunden reden, wenn man alles bearbeiten wollte. Ja, bitteschön.